Die ganze Gegend blickt nicht auf mein Weg. Ich komme her selten hier vorbei. Hier sind die abgegangen worden sind. Hier sind die, bei denen ich vorkomme. Im letzten Film, im Flug, im freien Fall. Die meisten von denen sind immer noch dunkel. Dabei gibt es nicht einmal mehr Zigaretten. Und so halten sie sich fest an den Ideen. There's a place around the corner where your dead friends live. There's a place around the corner where your dead friends live. Manche gehen spazieren oder denken nach. Fahren schwarz mit Bus und U-Bahn. Oder stehen einfach da und warten ab. Selbst die, die nicht mehr warten konnten, haben hier nichts anderes zu tun. Besonders nachts plagt alle Langeweile. There's a place around the corner where your dead friends live. There's a place around the corner where your dead friends live. There's a place around the corner where your dead friends live. Your dead friends live. Um die Ecke,